Spanien hat grobe Fehler gemacht. Die Spanier haben über ihre Verhältnisse gelebt. Die spanische Krise ist hausgemacht. Die wahre Bombe liegt in Spanien. Der spanische Fall. Geschichte einer europäischen Gemeinschaftsproduktion. Von Barbara Eisenmann. Erste Episode. 1958 bis 1973. Spanien ist eine Diktatur, seine Wirtschaft international nicht wettbewerbsfähig. In den 60er Jahren beginnt das frankistische Regime eine immobilien- und finanzgetriebene Alternative zum Nachkriegswachstumsmodell der westlichen Industrienationen zu entwickeln. Abenteuer in Spanien. Inter Iberia, eine neue Terraingesellschaft. Wie man hört, beabsichtigt die Firma, in Spanien jungfräulichen Boden mit Hilfe namhafter Baufirmen für eine moderne Siedlungsform, vor allem für den Touristenverkehr, nutzbar zu machen. Das schweizerisch-deutsche Finanzierungsprojekt ist eine der ersten Transaktionen ausländischer Finanzgruppen in Spanien nach der Liberalisierung des Devisenverkehrs. Hier zeigt sich eine eigenartige Form des Kapitalexportes, die möglicherweise für das devisenhungrige Spanien von Nutzen sein kann. Die Zeit, 1961. Es que España nunca pudo desarrollar un fordismo keynesiano a la manera de los países centrales de la Unión Europea. Spanien hat nie einen keynesianischen Fordismus entwickeln können, vergleichbar dem in den Kernländern der Europäischen Union. Es gab keine industrielle Massengüterproduktion, keinen Massenkonsum, auch keinen Sozialstaat. Zwei Dinge waren für die Wirtschaftsstrategie des Frankismus deshalb wichtig. Eine protegierte Industrie, etwa ab 1958, die, weil sie dem transnationalen Wettbewerb nicht ausgesetzt war, in weiten Teilen mittelfristig scheitern musste. Aber Spanien brauchte auch Kapitalflüsse, um seine Zahlungsbilanz auszugleichen. Kapitalflüsse, die mit dem Tourismus Anfang der 60er Jahre ins Land kommen. Zunächst dem Massentourismus auf den Inseln, vor allem den Balearen und auch den Kanaren. Isidro López, Soziologe und Mitglied des Observatorio Metropolitano, des Metropolitanen Observatoriums, einem Kollektiv von mehreren Gruppen, die Forschung und Aktivismus verbinden und die miteinander kritische Theorie produzieren in Form von Büchern, Webseiten, Seminaren. Afrikanische Sonne über Atlantischem Ozean, Lavafelsen, kleine Buchten, Bäume voller Weihnachtssterne und kühlblaue Jacaranda am Straßenrand. Kontraste, 2.500 Kilometer von daheim. So idyllisch, verheißt Reiseveranstalter Dr. Tigges, ist es überall an Spaniens gestanden. In dies gepriesene Paradies zogen in den vergangenen 10 Jahren mehr als 200 Millionen Menschen, um Ferien zu machen. Über 32 Millionen allein 1972, davon 3,3 Millionen Deutsche. Rund 2.500 Milliarden Dollar an Devisen brachte der Fremdenverkehr allein im vergangenen Jahr in die Staatskasse. Genug, um 90% des Defizits der spanischen Handelsbilanz zu decken. Der Spiegel. 1973. Es ist also eine Art Immobilienfinanzlandschaft entstanden, die sehr anders war als alles, was es damals in Europa gab und die in jenem Moment auch eine ungewöhnliche Lösung war, die sich aber langfristig als erfolgreich für die Globalisierung Spaniens erwiesen hat, im Sinne einer Maschine, die ausländisches Kapital anzuziehen vermag. Kein Wunder, dass Ausländer ganze Landstriche aufkaufen, zumeist von einheimischen Großgrundbesitzern, denen der Tourismus auf diese Art tatsächlich Entwicklungshilfe leistet. Der spanische Fiskus erhebt vor allem indirekte Steuern, lässt Eigentum und Einkommen hingegen fast ungeschmälert. Auf dem früheren Jagdgebiet der Grafen von Larios, bei Malaga etwa, erstellte ein holländisch-belgisches Unternehmen die rund 1,25 Millionen Quadratmeter große Ferienhaussiedlung Cerrado de Calderón. Im Süden von Gran Canaria kauften vor allem deutsche Touristikunternehmer rund 18 Kilometer Küste aus dem gräflichen Besitz derer de la Vega Grande auf. An den Strandpromenaden, in den Knotenpunkten des Fremdenverkehrs bieten hunderte von Immobilienbüros spanischen Grund und Boden feil wie anderswo Supermärkte Sonderangebote zum Sonntag. Der Spiegel, 1973. Hay un primer boom inmobiliario en los últimos años del franquismo. Es gibt also einen ersten Immobilienboom in den letzten Jahren des Frankismus, zwischen 71 und 73. Und selbstverständlich hatte das frankistische Regime auch nicht die Absicht, eine Landreform durchzuführen und die offenen sozialpolitischen Fragen zu lösen, die aus dem 19. Jahrhundert mitgeschleppt worden waren. So war eine wilde Migration ungeheuren Ausmaßes entstanden. Vom Land, aus Extremadura, aus Andalusien, in die Städte. Um die Außenbezirke der Großstädte legten sich hässliche Kränze von kasernenähnlichen Hochhauswohnblocks und elenden Chabolas, Hütten aus Wellblech und Brettern. Dort suchten aus Andalusien, Kastilien oder Galizien zugewanderte Tagelöhner und landlose Bauern ihr Glück. Der Strom vom Land in die Stadt während des Jahrzehnts von 1960 bis 1970 erreichte ein Ausmaß wie nie zuvor in der spanischen Geschichte und war von einer im übrigen Europa unbekannten Intensität. Der Spiegel, 1977. Die Lösung, die hierfür gefunden wurde, war die des Wohneigentums. Man hat versucht, diese Bevölkerungsgruppen so in das Regime einzugliedern. Es gibt ja diesen berühmten Satz eines falangistischen Ministers: Wir wollen ein Land der Eigentümer, der Proprietarios, und nicht ein Land der Proletarier, der Proletarios. Das ist kurioserweise ein Thatcherismus avant la lettre. Schon 1970 lag die Wohneigentümerquote bei 60%. Energiekrise, titelt 1973 das Handelsblatt. Ölangst, der Spiegel. Europa unter Druck, die Zeit. Es wird ernst, der Stern. La crisis del 73, que es muy dura. Die Krise von 1973 traf die Industrie europaweit ins Herz, denn es war eine Überakkumulationskrise. Es gab nicht mehr genügend Nachfrage, um den riesenhaften Produktionsapparat, der ein Vermächtnis des Fordismus ist, aufrechtzuerhalten und ihn auch rentabel einzusetzen. Diese Kontradiktion ist im Zentrum des Kapitalismus post 1973. Es ist ja überhaupt der große Widerspruch im Zentrum des Kapitalismus nach 1973. Der Fall der industriellen Gewinne fiel außerdem zeitlich zusammen mit der Globalisierung. Die USA kündigten den Bretton Woods-Pakt auf. Der Dollar wurde vom Goldpreis entkoppelt, die Wechselkurse begannen zu schwanken und die Globalisierung der Handelsströme nahm zu. All das verschärfte die Probleme der Überproduktion noch, die der fordistische Zyklus automatisch mit sich brachte. In Spanien stand zudem der Großteil der Industrie unter einem starken Protektionsregime. Die Internationalisierung war also ein Schock. Wenn die Hafenarbeiter nicht streiken, dann mit Sicherheit die Müllmänner oder das Krankenhauspersonal, die Taxifahrer oder die Eisenbahner, die Polizei oder die Lehrer. Und der Klassenkampf wird, angeheizt durch die kommunistischen Arbeiterkommissionen, vielfach rabiater. Viele Bereiche der Volkswirtschaft sind auf den verschärften Wettbewerb in der Gemeinschaft nicht vorbereitet. Enttäuscht und ernüchtert stellten die Spanier bereits fest, wie rau die Sitten in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind. In mehreren Abkommen mussten sie sich verpflichten, ihre Stahl- und Textilausfuhren in EG-Staaten zu beschränken. Der Spiegel, 1979. Zweite Episode, 1985 bis 1992. Spanien ist bereits auf Immobilien und Finanzen spezialisiert. Dieses Modell weist auch dem krisengeschüttelten fordistischen Kapitalismus anderer Länder einen Weg. Durch Spaniens Beitritt in die Europäische Gemeinschaft wird es weiter ausgebaut. Europa, ahí va a jugar un papel activo. como motor de la reestructuración económica en España, las negociaciones empiezan los primeros 80. Europa spielt dabei eine aktive Rolle, und zwar als Motor der wirtschaftlichen Restrukturierung in Spanien. Anfang der 80er Jahre beginnen die EU-Beitrittsverhandlungen. Spanien akzeptiert seine periphere Rolle, industriell gesehen, und legt seine Industrie still. Und zwar nicht nur, was nicht rentabel ist, sondern auch all das, was den zentralen Ländern, also Frankreich und Deutschland mit seinen Satelliten, Konkurrenz machen könnte. Tenemos que pensar es que ingresar en la Unión Europea para todos los países, lo que supone es que cada economía se especialice en aquello para lo que mejor se le da, ¿no? Podríamos decir. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Beitritt zur EU für alle Länder bedeutet, dass sich die einzelnen Volkswirtschaften jeweils auf das spezialisieren, was sie besonders gut können. Die spanische Volkswirtschaft öffnet sich also und integriert sich in ein weitreichendes ökonomisches Projekt, in dem jedes Mitglied eine bestimmte Rolle übernimmt. Spanien opfert seine Industrie, mit allem, was das mit sich bringt an Zerstörung von Arbeitsplätzen, und stellt den Industrien anderer Länder seinen Markt zur Verfügung. Das heißt, die inländische Nachfrage werden jetzt andere Volkswirtschaften bedienen. Viviana Medialdea, Ökonomin und Professorin an der Madrider Complutense-Universität im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Aktiv in der gegenwärtigen Protestbewegung des 15. Mai und bei Attac. Von 1982 bis 1996 regiert die sozialistische Partei El Partido Socialista Obrero Español mit Felipe González als Ministerpräsident. Lange wurde Felipe González als Lichtgestalt unter Europas Staatsmännern gepriesen. Er brachte Spanien zum Funktionieren, gewann Anschluss an Europa und führte seine Sozialisten trotz Konflikten mit der Partei Linken und den Gewerkschaften rasch auf marktwirtschaftlichen Kurs. Es hat keinen Sinn, Elend nur gerecht zu verteilen, erkannte er und verwarf den marxistischen Weg. Zwar forderte der EU-Beitritt 1985 seinen Preis. Die unrentablen, staatlich gelenkten Werft- und Stahlindustrien mussten langsam abgebaut werden. Dabei gingen tausende Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen verloren. Doch dank der Milliarden aus Brüssel gelang ein kleines Wirtschaftswunder mit jährlichen Wachstumsraten von fast 5% bis 1990. Der Spiegel, 1995. España tuvo que levantar prácticamente todo su Spanien musste praktisch seine ganze Industrie stilllegen. Es gab zwar bis 1992 noch einige Werksverlagerungen, zum Beispiel VW-Fabriken, die als Teil bereits transnationaler Wertschöpfungsketten bestimmte Phasen des Produktionsprozesses hier erledigten, aber Design und Konzeption blieben in Deutschland. In der Autofabrik von Figueruelas hat die Adam Opel AG modernste Anlagen installiert. Der US-Multi will von Spanien aus vor allem die Märkte im südlichen Europa bedienen. Schon im kommenden Jahr soll jeder 12. in Europa verkaufte Kleinwagen ein Corsa aus Figueruelas sein. Die niedrigen Produktionskosten in Spanien und entsprechend günstige Preise beflügeln solche Hoffnungen. Mit der Qualität der Wagen sind die Opel-Manager jedenfalls zufrieden. Schon heute, meint Werksleiter Hans Hüskes, sei sie mit der in Deutschland vergleichbar. Hüskes, warum sollten Spanier in Spanien schlechter arbeiten als Türken in Deutschland? Der Spiegel, 1982. La contrapartida a este proceso es que Europa se compromete a... Die Gegenleistung für diesen Prozess der Deindustrialisierung ist, dass Europa die Infrastruktur bauen wird, die Spanien braucht, um sein Immobilienmodell in Gang zu bringen. Schon die Weltausstellung von 1888 hatte Barcelona nach dem Urteil von Kennern aus seinem Dornröschenschlaf gerissen, motivierte damals eine eher lethargisch gestimmte Bourgeoisie. Fast 100 Jahre später kam mit der Olympiade erneut der erlösende, zündende Funke in eine Stadt, die sich im Juli 1992 als eine geschickt renovierte, von Aufbruch und Modernisierungsgeist erfüllte Industrie- und Handelsmetropole vorstellen wird. Barcelona hatte dem Mittelmeer lange Zeit den Rücken zugedreht. Wo bis Anfang der 80er Jahre Textilfabriken mit hochaufragenden Backsteinschloten, Wellblechhütten und Fabrikhallen standen, erstreckt sich heute ein Sandstrand von über 4 Kilometern Länge. Die Zeit, 1992. Tiene una contrapartida que toma la forma de esos fondos estructurales europeos fundamentalmente por la vía de inversión en infraestructuras. Die Gegenleistung nimmt nun hauptsächlich Gestalt an in Form der europäischen Strukturfonds, also Infrastrukturen. Diese Investition in Infrastrukturen ist für die Rolle, die der spanischen Ökonomie zugewiesen wurde, enorm wichtig. Um den Südländern die Angst vor dem EG-Binnenmarkt zu nehmen und das Nord-Süd-Gefälle auszugleichen, wurden die Strukturfonds von den Regierungschefs aller Mitgliedsländer seit 1989 verdoppelt. Also fließen die Mittel reichlich. Das Geld beschert den Ländern einen Bauboom ohnegleichen. Tiefe Wunden werden in die Landschaften gerissen, gewaltige Erdmassen verschoben. Spanien wendet einen Großteil seiner Regionalbeihilfen für den Ausbau des Autobahnnetzes auf. Vergebens versuchen Umweltgruppen, die Bevölkerung gegen den staatlichen Bauwahn aufzustacheln. Doch für die Spanier symbolisieren Bagger und Planierraupen den lang ersehnten Fortschritt. Der Spiegel, 1990. Aus einem europäischen Blickwinkel gesehen geht es hier darum, die europäische Arbeitsteilung zu ordnen, also Wettbewerbsräume auszuschalten und so zu agieren, als ob es sich in Wirklichkeit um ein Land handeln würde. Die Europäische Union nimmt eine umfassende territoriale Restrukturierung vor. Ausländische Investoren haben entdeckt, dass Spanien mehr zu bieten hat als überfüllte Sonnenstrände und ungenießbare Sangria. Nun wird das Land von Kapital aus allen Ecken der Welt überflutet. Im vergangenen Jahr legten Ausländer gut 1,1 Billionen Pesetas, mehr als 16 Milliarden Mark, in Spanien an. Netto, nach Verrechnung des abgewanderten Kapitals, waren das noch gut 10,5 Milliarden Mark. Weitere 3,6 Milliarden strömten von jenseits der Grenzen an die Börsen von Madrid, Barcelona und Sevilla. Für 2,8 Milliarden wurden Immobilien gekauft. Die Preise für Grundstücke und Gebäude haben sich in Madrid und Barcelona in 2 Jahren verdreifacht. Mit einem Mal ist Spanien, das lange den Charme des vom Fortschritt Vergessenen bewahren konnte, das Land der Zukunft. Weder ernsthafte Kapitalisten noch launische Spekulanten scheint es zu stören, dass in Madrid Sozialisten an der Macht sind. Das Kapital holt Spanien endgültig nach Europa. Der Spiegel, 1987. Dieser zweite Zyklus dauerte bis 1992. Das Jahr mit den großen Festivitäten, der Expo, der Olympischen Spiele. Er lässt sich vor allem durch das starke Ansteigen der Immobilienpreise charakterisieren. Die Wohneigentümerquote liegt jetzt bei 80%. Die Fiesta ist beendet. Nach dem Boom kam unvermittelt der Absturz. Das Land spürt die Abhängigkeit von fremdem Kapital. Seitdem Osteuropa mit billiger Arbeit lockt, sind ausländische Investitionen um ein Drittel zurückgegangen. Der Spiegel, 1994. Dritte Episode, 1994 bis 2008. Dank staatlicher Unterstützung und ausländischer Kapitalflüsse bläht sich eine Immobilien- und Finanzblase auf, an der die Kernländer der Europäischen Union, allen voran Deutschland, nicht unbeteiligt sind. Spanien meldet einen massiven Zustrom ausländischer Investitionen. Nach Regierungsangaben ist der Kapitalzufluss so stark wie nie zuvor in der spanischen Geschichte. Selbst die Investitionswelle der goldenen Jahre im spanischen Europaaufbruch von 1986 bis 1991 sei weitaus bescheidener gewesen. Offensichtlich ist Spanien wieder ein Dorado für Unternehmer, Spekulanten und Immobilieninteressierte aus aller Welt, sagte ein Regierungssprecher in Madrid. Nach der enttäuschten Osteuropa- und Asienbegeisterung entdeckten viele Investoren die Vorzüge Spaniens als solide Produktionsstätte und lukrativer Absatzmarkt mit 40 Millionen Konsumenten. Nach Angaben der deutsch-spanischen Handelskammer ist das Interesse deutscher Unternehmen am Absatzmarkt Spanien außerordentlich lebhaft. Deutschland ist neben Frankreich der wichtigste Handelspartner Spaniens. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1998. Schon ist die Begeisterung über das spanische Wirtschaftswunder bis nach Deutschland vorgedrungen. Industriepräsident Hans-Olaf Henkel preist bei jeder Gelegenheit das iberische Beispiel. Auch bei der nächsten Bündnisrunde im Kanzleramt will er schwärmen. Da sieht man, was eine klare Liberalisierungspolitik am Arbeitsmarkt bringt. Der Spiegel, 1999. La clase trabajadora española también sufrió un duro ajuste salarial. Die spanische Arbeiterschaft hat harte Lohneinschnitte hinnehmen müssen. Die Reallöhne haben sich praktisch nicht weiterentwickelt. Aber dieser Lohnstillstand wurde kompensiert durch das, was wir Ökonomen den Reichtumseffekt nennen. Obwohl unsere Löhne nicht gestiegen waren, hatte sich unsere Kaufkraft scheinbar vergrößert. Und zwar, weil wir Zugang zu umfangreichen billigen Kredit hatten. Entonces, durante todos, digo esto porque durante todos estos años se vendió que la clase trabajadora española se estaba beneficiando del euro vía sus. Während all dieser Jahre wurde den arbeitenden Leuten verkauft, dass sie vom Euro profitieren wegen der niedrigen Zinssätze, die es ihnen erlaubt haben, Kredit aufzunehmen und Wohneigentum zu erwerben. Allerdings haben wir im Lauf der Zeit auch gesehen, dass viele dieser Familien heute zwangsgeräumt sind, dass sie ihre Wohnungen verloren haben, aber immer noch Schulden zurückbezahlen müssen. Die Leute haben also den Schaden der Euro-Dynamik zu tragen, denn vom Reichtumseffekt haben letztlich nur die politischen Parteien in diesem Land profitiert. Es war ja ein fiktiver Reichtum, kein realer, ein Wachstum auf Pump. In Madrid spricht man von einem Hypothekenkrieg unter den Großbanken, die sich fast täglich mit besseren Offerten unterbieten. Sieger beim Kampf um den Kunden ist derzeit die Sparkasse Caja Madrid. Bei diesem Institut gab es Baugeld für nur 2,5% im ersten Jahr. Dank der vielen Lockangebote hat sich der Umfang der Hypothekenkredite der Banken und Sparkassen in den vergangenen 12 Monaten um 22% auf den Rekordbetrag von rund 44 Milliarden Euro erhöht. Die Welt 2003. Sin embargo, con la llegada del euro y esa bajada artificial de los tipos de interés, mit der Einführung des Euro und der künstlichen Senkung der Zinssätze kommt es zu massenhaften Auslandsschulden, weil es eben extrem billig geworden ist, im Ausland Kredit aufzunehmen. Und dieser künstlich billige Kredit bläht in Spanien die spekulative Blase auf. Wir müssen uns die Kehrseite dieser Kredite anschauen, die die spanische Nachfrage und überhaupt die Nachfrage im Süden Europas derart vergrößert haben. Also den Finanzsektor im Norden Europas. Schauen wir uns den Deutschen an. Er ist das Ergebnis der 10 Jahre zwischen 2000 und 2010. In diesem Zeitraum sinken die Einnahmen, die auf die deutsche Arbeiterschaft entfallen, um 4%. Das ist eine gewaltige Senkung in nur 10 Jahren, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die deutsche Bevölkerung in diesem Zeitraum um 2,2 Millionen gewachsen ist. Das Ergebnis dieser Lohnsenkungen ist ein Überhang an Gewinnen in der deutschen Wirtschaft, die in den Depots der Banken landen. Das heißt, wir haben also einen extrem liquiden Finanzsektor, große finanzielle Ressourcen, die profitabel platziert werden wollen. Und das nährt die Immobilienblase hier und auch in anderen Ländern. Con muchos recursos financieros y deseosos de poder dar a esos recursos financieros una salida. Bien. Auf der einen Seite vervielfältigen sich also in Spanien die Wirtschaftseinheiten, die Zugang zu außerordentlich billigen Krediten bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir es mit ausländischen Bankinstituten zu tun, die, wie im Falle Spaniens die deutschen Banken, großes Interesse daran haben, Kredite zu vergeben. Denn das ist eine Form, die angehäuften Gewinne rentabel anzulegen. Esos créditos, porque es la forma de poder dar un destino rentable a los beneficios que se lleva acumulando. Dank des anhaltenden Wirtschaftswachstums und des Vertrauens in die Währung seit der Teilnahme Spaniens am Euro hat die Nachfrage nach privaten wie auch nach gewerblichen Immobilien sprunghaft zugenommen. Die Gemeinden kommen mit dem Ausschreiben neuen Baulands kaum hinterher, während sich Banken und Sparkassen die Hände reiben. Die Welt 2000. Ja, cuando Alemania Als Deutschland Anfang 2000 für die neoliberale Wende optiert, optiert es für die Finanzialisierung und für kräftige Lohnkürzungen. Die Reallöhne sinken in Deutschland, dem wirtschaftlichen Herz, stärker als im restlichen Europa, und es entsteht eine Finanzelite, die in der Lage ist, Kapital, das früher noch in den klassischen industriellen Produktionszyklen im rheinischen Kapitalismus gebunden war, zu entkoppeln und global zu platzieren. Die Deutsche Bank oder die Allianz verwandeln sich in Finanzmonster, und zwar nicht unbedingt in Deutsche. Ich muss immer wieder lachen, wenn es heißt, die deutschen Banken. Die Deutsche Bank ist ein globaler Hedgefonds mit Sitz in London und einem Inder an der Spitze. Deutsch ist da gar nichts. Und sie repräsentiert auch nicht im geringsten die Interessen der deutschen Bevölkerung. Es ist eine deterritorialisierte Finanzmaschine, die sich immer dahin bewegt, wo es gut ist für das Geld. In letzter Instanz ist das der Sieg des Neoliberalismus im Herzen des europäischen Fordismus. La victoria definitiva del neoliberalismo nel corazón del fordismo europeo. Spaniens Rolle nun im europäischen Einigungsprozess ist die eines Konsumoutlets für die Industrien des Zentrums und die eines Anlageobjektes für Teile des Kapitals, das sich mit Schröders Agenda 2010 vom industriellen Zyklus befreit hat und auch nach Spanien geflossen ist. Das sind die Kapitallöcher der deutschen Banken heute. Wir haben also den deutschen Finanzsektor bzw. den Finanzsektor im Norden Europas, der von der Immobilienblase profitiert. Aber auch ein Teil des Industriesektors in Deutschland und Europa profitiert davon, und zwar der Exportsektor. Denn ein Gutteil der Kredite, die deutsche Banken spanischen Unternehmen, Banken und Familien gegeben haben, fließt ja in den Konsum deutscher Produkte. Es ist also wichtig zu zeigen, dass die Immobilienblase nicht nur das Kernstück des Wachstumsmodells der südeuropäischen Länder ist, sondern auch ein notwendiges, ja ein zentrales Element, ohne dass das Wachstum in Ländern wie Deutschland in den letzten 10 bis 12 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Es herrscht Krieg auf Ibiza und das bei elendigen Hitzegraden. Schwitzend, unter dem ohrenbetäubenden Lärm von Trommeln und Pfeifen, schieben sich tausende Umweltschützer und Urlauber durch die Boulevards von Ibiza Stadt, um gegen die Bauwut des konservativen Inselrats zu protestieren. 15 Oppositionsgruppen haben ein Manifest gegen die Zerstörungsmaschinerie der Balearenregierung geschrieben. Unserem Territorium droht eine tödliche Wunde. Von Tod oder Leben redet auch Stella Matutis, 32, die ebenso schlagfertige wie attraktive Inselrätin für Straßen und öffentliche Bauten. Mit Zwangsenteignungen in über 500 Fällen, die sich auf das Allgemeinwohl und ein Gesetz aus der Franco-Diktatur berufen, will sie den Bau 3- bis 6-spuriger Schnellstraßen durchsetzen, binnen 18 Monaten. Danach nämlich versiegen die Subventionen aus dem Kohäsionsfonds der Europäischen Union, der für Infrastruktur, Transport und Verkehr seit dem Jahr 2000 insgesamt 12 Milliarden Euro für Spanien bereitstellt. Ohne Infrastrukturen hätte das Ganze nicht funktioniert. Erstens halten die Infrastrukturen die oligarchische Struktur aufrecht, die den Interessen einer Immobilienblase immer zugrunde liegt. Denn es handelt sich ja um enorme Geldtransfers hin zu den Baukonzernen. Und zweitens erfüllen die Infrastrukturen eine logistische Funktion und auch eine der Öffnung eines Territoriums für Immobilien und Finanzströme. Wenn beispielsweise eine Autobahn einen Strand erreicht, wird dort sofort eine Immobilienprojektentwicklung in Gang gesetzt. Es ist die Politik, die das steuert, und zwar von lokalen und regionalen Ebenen aus. Matutis konservative Crew glaubt, dass Ibiza im Wettlauf um den Tourismus am Mittelmeer nur infrastrukturell hochgerüstet mithalten kann. Eine Insel ohne Staus, mit neuen Marinas und Golfplätzen. So soll es sein, und dafür tun sich die Modernisierer mit Big Business zusammen. Der Vater der Inselrätin, Abel Matutis, 64, rechtfertigt den Straßenausbau sogar mit Fürsorge, weil wir die höchste Unfallquote von ganz Spanien haben. Was für ein Zufall, dass von den Bauprojekten das Firmenimperium des Abel Matutes profitieren würde. Denn der ehemalige spanische Außenminister ist der Pate Ibizas. Es gibt kaum etwas auf der Insel, was sein Clan nicht besitzt oder kontrolliert. Die Hotelfront der Playa del Bosa, 9 Balearia-Fährschiffe, jede Menge Ländereien, dazu Steinbrüche, Baufirmen, Asphaltfabriken, die Milchfarm von Santa Gertrudis oder auch Europas größte Disco-Paläste Space und Privilege. Der Spiegel, 2005. Man muss im Kopf behalten, dass in Spanien jede x-beliebige Stadt einen eigenen Immobilienzyklus entwickelt hat. Derart massive Immobilienströme wie die spanischen brauchen auf den unteren staatlichen Ebenen Autonomie, wenn es darum geht, wer, wie, wann bauen wird. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, heißt es selbstbewusst im Madrider Regierungspalast. Vor allem die neuen Beitrittsländer sehen den Aufstieg Spaniens als Vorbild. Alle wollen nun so sein wie Spanien, heißt es bei der EU-Kommission. Man kann viel von den Spaniern lernen. Etwa die Chancen und Milliardenhilfen der EU-Integration optimal zu nutzen. Die Presse, 2007. La política de suelo estatal. Die staatliche Bodenpolitik hat den Bauunternehmungen die größtmögliche Menge an Grund und Boden zur Verfügung gestellt. Und zwar sowohl die Politik der PSOE, der Sozialisten, wie die der PP, der Konservativen. Die PP hat 1998 ein berühmt-berüchtigtes Gesetz gemacht, demzufolge jeglicher Grund und Boden, der nicht explizit geschützt ist, bebaut werden kann. Von 1996 bis 2004 regiert die konservative Volkspartei, El Partido Popular mit José María Aznar als Ministerpräsident. Es waren die Konservativen unter Regierungschef José María Aznar, die der Immobilienbranche zur Blüte verholfen hatten, sodass das Land eine Dekade lang über dem EU-Schnitt wuchs. Nach der Liberalisierung des Baugesetzes 1998 durften Gemeinden nach eigenem Gutdünken Baugrund ausweisen, um sich selbst zu finanzieren. Das kam einer Lizenz zum Gelddrucken gleich. In Spanien entstanden in der Folge mehr Neubauten als in Deutschland, Frankreich und Italien zusammen. Und natürlich, all die Apartmentkomplexe und Touristenhotels ließen sich leichter, schneller bauen, weil die Unternehmer schmierten. Lokalpolitiker fast aller Parteien erteilten Genehmigungen und kassierten dafür. Der Spiegel, 2012. Unsere Regierenden sind korrupt gewesen. Sie haben Geld veruntreut, das ist wahr. Aber wir können da nicht stehen bleiben. Und im Übrigen ist das auch der Diskurs der transnationalen Finanzakteure. Eure Regierenden sind korrupt. Und nur weil wir Druck ausüben, kommt das jetzt ans Tageslicht. Ihr müsstet uns dankbar sein, sagen sie, und stopfen sich derweil mit unserem Geld die Taschen voll. 15 Jahre boomte in Spanien der Häusermarkt. Die Hypothekenabteilungen der Banken pumpten mehrere hundert Milliarden Euro ins lukrative Geschäft mit dem Traum vom Eigen- oder Zweitheim. Nach den USA platzt die Immobilienblase nun auch in Spanien. Und bei deutschen Banken wachsen die Sorgen, dass die von ihnen aufgekauften Hypothekenpakete hohl sein könnten. Die Lust auf Immobilienspekulation ist den deutschen Banken mittlerweile vergangen. In Spanien wurden Wohnbaudarlehen im Umfang von 142 Milliarden Euro in den Boomjahren verpackt und an Investoren verkauft. Auch hiesige Fonds- und Bankmanager griffen zu. Der Spiegel, 2008. Im Zeitalter der Finanzialisierung ist die Buchhaltung ein wahrer Abgrund. Dass die Hälfte der Rechnungslegung im Dunkeln bleibt, ausgelagert in externe Vehikel, ist Teil dieses Spiels. In letzter Instanz eben auch des Spiels der Macht. Das Shadow Banking System ist eine Form der Banken, sich zu schützen. Und der Staat erlaubt ihnen das auch, weshalb die Vorstellung der Sozialdemokraten von Staat einerseits und Markt andererseits obsolet ist. Denn der Neoliberalismus ist zuallererst und vor allem die Eroberung des Staates. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Bezogen auf Europa handelt es sich um die Eroberung der europäischen Institutionen beziehungsweise ihrer Konstruktion und hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit deregulierten Märkten zu tun. Zur Finanzialisierung gehört aber auch, dass das Kapital vernetzt ist, vernetzt und konzentriert. Und deshalb auch die ungeheure Angst vor einem Crash. Die Verflechtungsniveaus sind extrem und es sind unglaublich hohe Geldmengen, die die Banken sich untereinander schulden. Aber auch da wissen wir wenig Konkretes. Wir wissen zwar, dass im Fall der Zahlungsunfähigkeit von Griechenland oder Spanien die französischen und deutschen Banken schlecht dastünden, nur Zahlen kennen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wie Banken und Versicherungen untereinander zusammenhängen oder wie derivative Produkte zusammenhängen. Das sind ja genau die Verflechtungen, um die es in diesem Prozess geht. Das heißt, wenn es einen Run auf die Deutsche Bank gibt, also einen Finanzangriff, trifft das dann allein die Deutsche Bank? Oder die Deutsche Bank und ihre Versicherung? Trifft es diejenigen, die Risikodeckungsprodukte haben? Das kann die Santander Bank sein oder die HSBC oder die Shanghai Bank. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat 2012 Zahlen veröffentlicht. Darunter auch folgende. Deutsche Banken haben 139.919 Millionen Dollar, also knapp 140 Milliarden Dollar Ausstände bei spanischen Banken. Französische 115.261 Millionen Dollar, britische 84.763 Millionen Dollar. Man vergisst manchmal, was in Spanien im letzten Jahrzehnt geschehen ist. Der von deutschen Banken finanzierte Bauboom dort stellte alles an vorangegangenen Blasen in den Schatten. Auch unsere eigene Wiedervereinigungsblase. Selbst die auf Pump finanzierte amerikanische Hypothekenblase erscheint dagegen klein. Spaniens private Verschuldung hat zuletzt eine Höhe von 235% des Volkseinkommens erreicht. Und auf die spanischen Banken kommen noch viele Risiken zu, ein Vielfaches dessen, was heute offiziell veranschlagt wird. Die anvisierte Rekapitalisierung mit 60 Milliarden Euro ist ein Witz angesichts der Risiken, denen die spanischen Banken ausgesetzt sind. Spiegel Online 2012. Fundamental war hierbei die Hypothekengesetzgebung. Die Hypothekengesetze ermöglichen es nämlich, die größtmögliche Anzahl von Menschen über Wohneigentum in die Schulden- und Finanzkreisläufe zu integrieren und diese Finanzierungsformen dann über die Verbriefung an das allgemeine Finanzregime zu koppeln. Auch für Kapitalanleger hält der Markt Anlagemöglichkeiten bereit. Bis vor 10 Jahren waren Pfandbriefe eine rein deutsche Angelegenheit. Im vergangenen Jahr war Spanien wahrscheinlich der größte Emittent dieser Schuldtitel, die mit Immobilien besichert werden. Auch bei strukturierten Krediten hat Spanien seinen Vorsprung als zweitgrößter Emittent hinter Großbritannien ausgebaut. Dabei entfiel mehr als die Hälfte des gesamten Volumens von 60 Milliarden Euro auf verbriefte Hypothekenkredite, sogenannte Residential Mortgage-Backed Securities. Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007. Was die Verbriefung betrifft, muss eine interessante Sache erwähnt werden. Die spanischen Verbriefungen unterschieden sich von den US-amerikanischen. Die US-amerikanischen, einmal emittiert in Form von Finanzprodukten wie SIVs oder CDOs, die später alle crashten, verließen das ursprüngliche Finanzinstitut zu 100%. In Spanien war das anders. 50% mussten in der Hand der kreditgebenden Bank bleiben. Als man seinerzeit sagte, dass in Spanien keine Gefahr von Subprimes drohe, weil man die Kreditrisiken unter Kontrolle habe, hat man nicht damit gerechnet, dass bei einer totalen Depression des Immobilienmarkts diese 50% in den Banken liegen. Und das sind die Kreditlöcher der Sparkassen heute. Es ist also letztlich eine Frage von globaler Macht. Die USA haben als herrschende Macht das Vorrecht, mit ihren Finanzprodukten zu verfahren, wie es ihnen gefällt. Spanien kann das nicht tun. Spanien war cool. Spanien hatte den Filmemacher Almodóvar, Ferran Adrià, den weltbesten Koch. Es hatte den Modekonzern Zara, der Hennes und Mauritz überholte. Es hatte das beste Wetter und Penelope Cruz. Es stellte den Fußball-Europameister und den Wimbledon-Sieger. Es hatte die Banco Santander, die sich in der ersten Finanzkrise nicht verspekulierte und keine Staatshilfen brauchte. Spanien war das Land, das 3 Jahre hintereinander einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftete, seit der Jahrtausendwende 5 Millionen Arbeitsplätze schuf und Wachstumsraten über dem europäischen Durchschnitt produzierte. Spanien war ein ökonomisches Schwergewicht geworden, die 4. größte Volkswirtschaft der Eurozone. Das war bemerkenswert. Ein Land, in dem in den 70er Jahren noch Eselskarren fuhren, das Hunderttausende als Gastarbeiter in den Norden schickte, war zu Europas Kalifornien geworden. War der Spanienboom nur ein Strohfeuer? So groß die Begeisterung zuvor gewesen ist, so schnell schwindet nun das Vertrauen. Der Spiegel, 2010. Es ist schon komisch, dass das spanische Modell jetzt so verunglimpft wird. Denn es stellt eine der wenigen Alternativen dar, die dem Kapitalismus bleiben. Auch in den zentralen Ländern. Industrielle Auswege gibt es keine mehr. In Spanien warten Flughäfen auf Passagiere und Freizeitparks auf Besucher. Pharaonische Bauten zeugen vom Platzen der Immobilienblase. Und der Wahnsinn geht weiter. Nun soll die gigantische Casino-Stadt Eurovegas gebaut werden. Süddeutsche Zeitung, 2012. Die Rede ist von dem Spielcasino-Komplex, den der amerikanische Magnat Sheldon Adelson in den nächsten 12 Jahren außerhalb der spanischen Hauptstadt bauen will. Die ersten 6 Milliarden der Investitionssumme sollen schon Ende 2013 fließen. Und dann soll es mit dem neuen Las Vegas bis 2025 so weitergehen. Casinos, Hotels, Bars, Restaurants, mehr als 70.000 Arbeitsplätze und alles zu Konditionen, die vorgestern noch außerhalb der Legalität gewesen wären. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2013. Beim großen Triumph des internationalen Neoliberalismus denken wir immer an Thatcher und Reagan. Dabei ist der Prozess der europäischen Einigung der einzige Prozess einer institutionellen Konstituierung, der vollständig gemäß neoliberaler Parameter organisiert wurde. Der Neoliberalismus ist ein Regime der Herrschaft des Geldkapitals über den Rest der produktiven Strukturen, über den Rest der gesellschaftlichen Produktion. Und in letzter Instanz ein Projekt der europäischen Eliten, die sich ein Rückgrat schaffen, das auf der Grundlage von 2 übereinandergelegten politischen Ebenen funktioniert. Einerseits ist Europa ein Finanzraum und ein transnationaler Wirtschaftsraum, der auf europäischer Ebene scheinbar neutral gesteuert wird. So, als ob es wirtschaftliche Vorgaben wären, die von einem Lehrstuhl für orthodoxe Ökonomie stammten, als ob es sich um technische und nicht um politische Konzepte handelte. Und auf der anderen Seite gibt es die nationale Ebene, auf der diese Konzepte implantiert werden. Aber diese wirtschaftlichen Prinzipien wurden nie einem auch nur minimalen demokratischen Willen unterworfen. Das ist das berühmte demokratische Defizit der EU. Inzwischen hat es sich in blanken EU-Autoritarismus verwandelt. Spanien hat grobe Fehler gemacht. Die Spanier haben über ihre Verhältnisse gelebt. Die spanische Krise ist hausgemacht. Die wahre Bombe liegt in Spanien. Das hier wird auf europäischer Ebene gespielt. Es ist nicht mehr das Problem eines einzelnen Landes. Auch wenn man uns das so sehen lassen möchte, aber das ist bloß ein Regierungsmechanismus. Der spanische Fall. Geschichte einer europäischen Gemeinschaftsproduktion. Von Barbara Eisenmann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Interviewpartner waren Isidro López und Bibiana Medialdea. Es sprachen Gabriele Blum, Christian Gaul, Joachim Schönfeld, Ilka Teichmüller. Ton und Technik, Ralf Perz. Regie, die Autorin. Redaktion, Karin Beindorf.